Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid und so viel Interesse habt. Also ich mache meine Einführung in drei Teile und es geht mir darum, zu fragen im ersten Teil, warum brauchen wir überhaupt eine Theorie fürs Subjekt, also warum überhaupt Psychologie generell. Der zweite Teil wird darum gehen, okay, warum denn die Psychoanalyse? Und der dritte Teil soll eine Einführung in Grundkategorien der Psychoanalyse bieten. Der erste Teil mag für manche etwas holprig sein, aber es geht auch nicht darum, alles genau zu verstehen, sondern eher Fragen aufzuwerfen, ein ungefähres Gefühl zu bekommen, um dann sozusagen auch weiter lesen zu können oder sich weiter damit beschäftigen können. Also ich werde hier nicht irgendwie vollständige Sachverhalte erklären können. Die Psychoanalyse eignet sich als Herangehensweise zu drei verschiedenen Themenkomplexen. Erstens in der Therapie psychisch Kranker. Im Gegensatz zur Verhaltenstherapie, die ihren Schwerpunkt in der Symptombekämpfung sieht, fragt sie nach den Ursachen von Krankheiten und versucht sie durch Erinnern und Durcharbeiten der vergangenen sowie aktuellen Konflikte zu beseitigen. Zweitens kann man mit psychoanalytischem Instrumentarium die Kultur betrachten. Kulturelle Symbole, Rituale sowie kollektive Verhaltensweisen können psychoanalytisch untersucht werden. Freud stellte kulturtheoretische Überlegungen zum Beispiel zum Unbehagen in der Kultur oder zur Massenpsychologie an. Als dritten und in diesem Vortrag hier zentralen Punkt kann die Psychoanalyse für eine Kritik des Subjekts fruchtbar gemacht werden. Es geht darum, die gesellschaftlichen Kategorien von Individuum und Subjekt nachvollziehen und kritisieren zu können. Natürlich kann diese Einleitung, auch wenn sie auf die Kritik des Subjekts gerichtet ist, auch für andere Schwerpunkte fruchtbar gemacht werden. Wer allerdings konkrete Handlungsanweisungen für die Psychotherapie oder Deutungsvorschläge für bestimmte kulturelle Symboliken erwartet, wird enttäuscht werden. Ich werde erst darauf eingehen, warum die Kritik der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse für eine kritische Reflexion des Kapitalismus nicht ausreicht, warum also subjektive gesellschaftliche Tatsachen auch behandelt werden müssen. Im zweiten Schritt werde ich ausführen, warum ich gerade die Psychoanalyse als Kritik des Subjekts für sinnvoll halte. Danach werde ich in einige Grundkategorien der Psychoanalyse einführen. Die Trennung von Individuum und Gesellschaft, wie ich sie auch in meinem Ankündigungstext vorgenommen habe, bleibt heutzutage meist unhinterfragt. Die Annahme dabei ist häufig, es gäbe einzelne Individuen und außerhalb derer gesellschaftliche Strukturen, die auf diese Individuen einwirken oder auch nicht. Diese Trennung ist mit Adorno wahr und falsch zugleich. Falsch wäre sie, würde sie unvermittelt mit der Annahme vorgenommen, sie sei Grundkonstante sozialen Lebens, schon immer da gewesen und eine unveränderbare Kategorie. Allerdings gäbe es ohne Individuen keine Gesellschaft und ohne Gesellschaft keine Individuen. Diese beiden Kategorien bedingen sich nicht nur gegenseitig, sondern das Individuum ist schon von vornherein in seiner Form und in seinem Inhalt gesellschaftlich, ebenso wie die Gesellschaft von den Individuen hervorgebracht und reproduziert wird. Eine klare Trennung, wo Gesellschaft aufhört und Individuum anfängt oder umgekehrt, ist also eigentlich nicht möglich. An dieser Trennung ist aber auch Wahres dran. Im Kapitalismus haben sich die gesellschaftlichen Strukturen tatsächlich den Individuen gegenüber als Objektive verselbstständigt. Dabei richtet sich die Gesellschaft nicht nach den Individuen, sondern umgekehrt. Die Individuen müssen sich, ob in der Politik oder im Alltagsleben, nach den gesellschaftlichen Strukturen der Warenproduktion richten und können sich nur innerhalb derer bewegen. Die Gesellschaft funktioniert nach eigenen unpersönlichen Regeln der Warenproduktion und Zirkulation. Und sie hat ein eigenes unpersönliches Ziel, die Verwertung des Werts. Zu diesen steht jeder Einzelne in einem vereinzelten Verhältnis. In welcher Form sie oder er am gesellschaftlichen Getriebe teilhat, entspringt nicht ihrem eigenen Willen. Die Aufrechterhaltung der Gesellschaft, auch wenn sie sich verselbstständigt hat, unter einzelnen Zwänge auferlegt, nach denen er oder sie sich richten muss, kann nur durch die Einzelnen selbst hindurch passieren. Die Individuen reproduzieren also ein gesellschaftliches Verhältnis außer ihnen, das sich über sie hinwegsetzt und ihnen gegenüber Zwang ausübt. Augenmerklich wird das, wenn zum Beispiel in der Wirtschaft von Sachzwängen die Rede ist. Das klingt so, als ob eine natürliche Sache oder ein Naturgesetz über die Menschen walten würde. Die Sachen, die da zwingen, sind allerdings selbst gesellschaftlich hervorgebracht und somit veränderbar. Individuum und Gesellschaft stehen also in einem Widerspruch zueinander. Dieses Verhältnis ist allerdings keins zwischen zwei Gleichen, sondern das einzelne Individuum ist hinsichtlich der gesellschaftlichen Strukturen ohnmächtig. Die Individuen müssen sich dem Zwangsverhältnis der Gesellschaft unterwerfen und haben vereinzelt zunächst keinen Einfluss auf den Gang der Dinge. Wer beim Einkaufen nicht zahlt, muss mit Konsequenzen rechnen. Die Individuen sind gezwungen, sich in bestimmten gesellschaftlichen Formen zu bewegen. Der Zwang, den die Gesellschaft ausübt, hat also objektiven Charakter. Die Individuen sind also einerseits gezwungen, die Gesellschaft zu reproduzieren, ansonsten würden sie zugrunde gehen. Andererseits haben sie als Vereinzelte keinen Einfluss darauf, wie sie sich reproduziert. Ein kritisches Bewusstsein des oder der Einzelnen den falschen gesellschaftlichen Verhältnissen gegenüber reicht noch nicht aus, den Zwang abzuschaffen, den die Gesellschaft auf die Einzelne ausübt. Diese eigentümliche Gleichzeitigkeit von Ausschluss und Einschluss versucht Gesellschaftskritik zu reflektieren. Gesellschaft zeichnet sich nach Adorno gerade dadurch aus, dass sie ein Verhältnis zwischen vereinzelten, atomistischen Individuen ist. Die Individuen sind nicht unmittelbar voneinander abhängig, sondern immer vermittelt durch den gesellschaftlichen Verwertungs- bzw. bei der Adorno-Tauschzusammenhang. In diesem werden die Individuen auf ihre Arbeitsfähigkeit reduziert und damit zu vereinzelten monadischen Subjekten. Gerade weil die Individuen vereinzelt sind und gegensätzliche Interessen haben, sind sie voneinander abhängig. Wenn die Psychoanalyse sich also das Individuum als Vereinzeltes anschaut, ist das keine methodische Spitzfindigkeit oder gar ein heuristischer Fehler, sondern resultiert aus der tatsächlichen Vereinzelung der Menschen in der Realität. Die Trennung von Kritik der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse und von Kritik der einzelnen psychischen Individuen entspricht also einem gesellschaftlichen Verhältnis, in dem ein tatsächlicher Bruch zwischen Individuum und Gesellschaft existiert. Individuum und Gesellschaft müssen also als jeweils eigenständige Instanzen begriffen werden, denen eigene Qualitäten zukommen. Weder kann also aus einer Kritik der objektiven Verhältnisse auf die einzelnen Individuen direkt geschlossen werden, noch kann aus der Summe der Individuen auf die Gesellschaft geschlossen werden. Es braucht also zwei eigenständige Theorien, eine der objektiven gesellschaftlichen Strukturen und eine des Individuums. Karl Marx' Kritik der politischen Ökonomie erweist sich dabei für eine Kritik der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse als äußerst fruchtbar. Er zeigt die Gewaltförmigkeit und den Zwangscharakter der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Der irrationale Zweck des Kapitals, nämlich aus Geld mehr Geld zu machen, ist gesetzt und es kommt für die Individuen nur darauf an, die passenden Mittel dazu zu finden. Die spezifische stoffliche Qualität der Ware, also dass sie aus Holz ist oder dir eine neue Frisur verschafft, spielt in Produktion und Tausch nur mehr die Rolle des Trägers von Gebrauchswert. Die in den Waren vergegenständlichte verausgabte Arbeitskraft wird gleichgesetzt, wodurch die Waren einen Wert erhalten. Damit setzen die bürgerlichen Subjekte auch ihre Arbeitskraft unabhängig von deren spezifischer Qualität und sich selbst als Arbeitende gleich. In diesem Tauschverhältnis stehen sich die Subjekte also als abstrakt Gleiche und Freie gegenüber. Also beim Tausch geht es nicht darum, wer tauscht, sondern es geht um die Ware, die getauscht wird. Und beim Tausch wird auch davon abgesehen, dass es ja, sich ja eigentlich um zwei völlig verschiedene Dinge handelt, dass Dinge, die getauscht werden, eigentlich gar nichts miteinander gemein haben. Also muss irgendwas Drittes gefunden werden, anhand derer sie sich tauschen lassen, und das ist der Wert. Und der Wert entsteht eben durch die Verausgabung von abstrakter Arbeitskraft. Und Voraussetzung dafür ist, dass sich die Arbeitenden unabhängig von ihrer Individualität als Arbeitende gleichsetzen. Karl Marx griff in seiner Kritik der politischen Ökonomie allerdings zu kurz. Wie Roswitha Scholz mit ihrer Wertabspaltungskritik gezeigt hat, betrachtet Marx nur die eine Seite der Medaille. Marx erkennt hier nämlich nicht, und das ist auch kein Zufall, dass die Produktion von Wert schon immer gewisse Voraussetzungen hatte und Wert sowie Tauschsubjekt strukturell männliche Kategorien sind. Roswitha Scholz bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Zitat: Der Grundwiderspruch der Wertvergesellschaftung von Stoff, Inhalt, Natur und Form, also abstrakter Wert, ist geschlechtsspezifisch bestimmt. Alles, was in der abstrakten Wertform an sinnlichem Inhalt nicht aufgeht, aber trotzdem Voraussetzung gesellschaftlicher Reproduktion bleibt, wird an die Frau delegiert. Also Sinnlichkeit, Emotionalität und so weiter. Zitat Ende. Um Arbeitskraft gegen Geld tauschen zu können, muss diese Arbeitskraft hergestellt und ständig wiederhergestellt werden. Der Arbeiter muss erzogen werden und braucht beständig Liebe, Hege, Pflege, ein warmes Essen auf dem Tisch, eine saubere Wohnung und so weiter und so fort. Das freie und gleiche Subjekt im Tausch braucht also ein Nicht-Gleiches, ein Nicht-Subjekt. Dieses Nicht-Subjekt und diese Tätigkeiten im privaten Bereich, die zwar selbst keinen Wert schaffen, aber schon immer stille Voraussetzungen der Wertproduktion waren und sind, sind weiblich konnotiert und dementsprechend abgewertet, unfrei und ungleich. Mit Roswitha Scholz gehe ich also davon aus, dass das Geschlechterverhältnis im Kapitalismus kein Nebenwiderspruch ist, dass nach der Abschaffung von Geld, Ware und Arbeit zu erledigen wäre oder dass sich dadurch gar selbst erledigen würde. Vielmehr ist der Kapitalismus ohne Geschlechterverhältnis gar nicht zu denken. Die Abspaltung stellt wie der Wert eine Strukturkategorie des gesellschaftlichen Verhältnisses dar. Die Entwicklung dieses Verhältnisses ist geschichtlich betrachtet nicht, wie die Volkswirtschaftslehre es uns lehren will, eine friedliche Geschichte von vereinzelten Tauschhandlungen unmittelbar und intentional, also bewusst und mit Absicht, hin zur bürgerlichen Gesellschaft. Robert Kurz hat in seinem Schwarzbuch Kapitalismus gezeigt, dass die Individuen durch Vertreibung, Mord und andere Gewalt dazu gezwungen werden, sich ihrem Subjektstatus anzunehmen, beziehungsweise sich darum zu kümmern, dass andere dies tun. Außerdem war der Weg hin zum warenproduzierenden Patriarchat kein intentionaler, sondern lief in zentralen Punkten hinter dem Rücken der Akteure ab. Es war und es ist ihnen nicht bewusst, dass sie mit ihren Handlungen sich selbst auf verstandes- und arbeitsfähige Subjekte reduzieren und sich das warenproduzierende Patriarchat als Gesellschaftsform schaffen. Sie wissen es nicht, aber sie tun es, Zitat Marx. Die gesellschaftlichen Strukturen treten den Menschen als ihnen fremde, als sachliche Verhältnisse gegenüber. Sie werden als unwiderruflich und unveränderbar wahrgenommen. Gesellschaftliche Gesetze gleichen in dieser Wahrnehmung Naturgesetzen. Sie sind geradezu, wie Marx sagt, die zweite Natur des Menschen. Dennoch waren es menschliche Handlungen, also Handlungen gesellschaftlicher Natur. Somit ist das Ergebnis dieser Handlungen gesellschaftlich zumindest veränderbar. Es kommt also darauf an, unsere spezifische Form der Gesellschaft und damit auch ihre Kategorien wie Subjekt und Individuum als gewordene, geschlechtliche und veränderbare zu begreifen. Der Kapitalismus hat aber nicht nur eine abscheuliche Geschichte hinter sich, sondern das Zwangsverhältnis, in dem wir leben, wirkt Tag für Tag. Damit die Individuen in diesem leben können, müssen sie die geschichtliche Entwicklung von Zwängen nachvollziehen. Horkheimer und Adorno schreiben in der Dialektik der Aufklärung, Zitat, Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter der Menschen geschaffen war. Und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Zitat Ende. Um diese Wiederholung nachvollziehen, kritisieren und abschaffen zu können, brauchen wir eine adäquate kritische Theorie des Subjekts. Denn obwohl die Verhältnisse einen objektiven Zwang auf die Individuen ausüben, sind diese in ihren Handlungen, Wünschen, Ideologien oder Reflexionsformen nicht determiniert, also vorbestimmt. Christine Kirchhoff nennt dies eine Lücke, die Kritik möglich und nötig macht. Die Individuen sind für den Wert als automatisches Subjekt zwar funktional, Karl Marx nennt sie in dem Sinne Charaktermasken, gehen aber in dieser Funktion nicht vollständig auf. Sie leiden unter den gesellschaftlichen Verhältnissen. Andererseits verfügen sie durchaus über Handlungsspielräume. So ist zum Beispiel der Antisemitismus in der wahren Form zwar angelegt, die einzelnen Individuen müssen aber keine Antisemitinnen sein, sondern könnten ihre Lage auch reflektieren und die Verhältnisse umstürzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sie genau das nicht tun. Marx hat also gezeigt, dass die objektiven gesellschaftlichen Strukturen schlecht sind und den Menschen Gewalt antun. Trotzdem ist die Revolution ausgeblieben bzw. wurde sie verhindert. Es hat also nicht gereicht, nur die objektiven Verhältnisse zu kritisieren, um eine bessere Gesellschaft einrichten zu können. Warum schaffen also die Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht ab, die sie unterdrücken, und tun stattdessen alles und finden noch die ersten Argumente, um an dieser ganzen irrationalen, abscheulichen Veranstaltung festzuhalten? Um diese Frage beantworten zu können, brauchen wir ein Instrument, mit dem wir die subjektiven Verarbeitungsweisen der objektiven Irrationalität nachvollziehen können. Es gibt einige Theorien, psychologische sowie gesellschaftstheoretische, die die Subjektwerdung und das Handeln von Menschen erklären wollen. Am Beispiel der feministischen Debatte um das Verhältnis von Natur und Kultur in den letzten Jahrzehnten möchte ich erläutern, warum sich gerade eine bestimmte Lesart der Psychoanalyse als kritische Theorie eignet. Diese Lesart werde ich dann im Späteren erläutern. Die Debatte dreht sich unter anderem um die Frage, ob es eine natürliche Differenz zwischen den Geschlechtern gibt. Die feministischen Standpunkte stehen an den Polen zwischen der Naturalisierung von Geschlecht und der Auflösung von Geschlecht in kulturellen Praktiken. Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht von 1949 richtete sich gegen den sexistischen Gesellschaftszustand, der mit dem Argument gerechtfertigt wurde, die Frau müsse aufgrund körperlicher Prädispositionen bestimmte gesellschaftliche Aufgaben übernehmen. Beauvoir griff die Unterscheidung von einem körperlichen Geschlecht, Sex, und einem sozialen Geschlecht, Gender, auf, die im Folgenden Grundlage großer Teile der feministischen Theorie und Bewegung wurden. Sie richtete sich gegen die kausale Ableitung weiblicher Verhaltensweisen und Aufgabenbereiche vom körperlichen Geschlecht. Gender ist sozial konstituiert und damit auch veränderbar. Also nur weil die Frau zum Beispiel eine Gebärmutter oder eine milchspendende Brust besitzt, das wäre das Sex, heißt es nicht, dass sie sich auch um die Kinder und deren Erziehung kümmern müsste, Gender. Diese Unterscheidung großer Teile der feministischen Frauenbewegung stieß auf berechtigte Kritik. Judith Butlers Unbehagen der Geschlechter 1990 markierte dabei einen Paradigmenwechsel. Butler zeigt auf, dass die Unterscheidung von Sex und Gender von einer natürlichen Geschlechtlichkeit des Menschen ausgeht. Frauen und Männer, in dieser zweigeschlechtlichen Logik wurde auch meist gedacht, sind demnach zwar sozial hervorgebracht. Die Annahme von Sex und Gender bezieht sich aber immer auf den vordiskursiven, also vorkulturellen, und da ist jetzt die Sprache auch zentral, um es mal verkürzt zu erklären, auf den vordiskursiven geschlechtlichen Körper. Dieser geschlechtliche Körper wird im weiteren Argumentationsverlauf dekonstruiert. Die Diskussion bei Butler dreht sich also darum, ob ein Geschlecht ein vordiskursives körperliches Moment innehat oder rein diskursiv konstituiert wird, beziehungsweise ob es überhaupt etwas vor dem Diskurs gibt, also vor jeglichem Kulturellen. Carmen Gransi hat in ihrem Buch Grenzbestimmungen auf diese Debatte mit erkenntnistheoretischen Überlegungen reagiert. Sie zitiert Andrea Rödig, die von Immanuel Kants Unterscheidung zwischen dem von ihm sogenannten Ding an sich und der Welt der Erscheinungen ausgeht. Also Andrea Rödig bezieht sich auf Kant nicht ohne Kritik, aber die kann ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht ausführen. Kants zentrale Aussage ist, dass es einen Unterschied zwischen der Wahrnehmung von Gegenständen und deren tatsächlichen Beschaffenheit gibt. Das erkennende Subjekt konstituiert durch seine Verstandesfähigkeit erst die Erscheinungen. Der eigentliche Gegenstand, das Ding an sich, bleibt dabei der Erkenntnis des Subjekts verschlossen. Erkenntnis vollzieht sich bei Kant anhand eines objektiv vorhandenen Dings durch das erkennende Subjekt. Rödigs Kritikpunkt an dekonstruktivistischen Theorien ist deren Reduktion eines Gegenstandes auf dessen Bedeutung. Die von Kant gemachte Unterscheidung bleibt unberücksichtigt. Die dekonstruktivistische Annahme einer kulturellen Konstruktion von Geschlechtlichkeit verbleibt auf der Erscheinungsebene. In der Natur-Kultur-Debatte geben die miteinander im Konflikt stehenden feministischen Theorien beide vereinseitigende Antworten. Die klassisch-feministische Richtung entkulturiert Natur, indem sie kulturelle Momente, also hier das Geschlecht als Sex, ontologisiert, also als natürlich setzt. Die dekonstruktivistische Richtung entnaturalisiert Kultur, indem sie vordiskursive Momente ausschließt. Der dialektische Widerspruch von Natur und Kultur wird also jeweils auf eine Seite hin positiv aufgelöst und nicht in seiner Widersprüchlichkeit ausgehalten. Gransee stellt sich nun die Frage, wie mit dem Natur-Kultur-Verhältnis umgehen, ohne kulturelle Momente zu naturalisieren, aber dennoch der Natur im Subjekt einzugedenken. Sie bestimmt im Weiteren Natur als einen Grenzbegriff. Zitat Gransee: Natur in diesem Zusammenhang als Grenzbegriff einzuführen, bedeutet nicht, einen unkritischen Rekurs auf das Ursprüngliche vorzunehmen. Es können dadurch aber die Abstraktionen in naturwissenschaftlichen Denkmodellen und Verfahrensweisen kenntlich gemacht werden, um so zugleich auf das in ihnen Ausgegrenzte hinweisen zu können, die Naturgebundenheit des Menschen. Zitat Ende. Der Naturbegriff als Grenzbegriff beinhaltet zwei Momente. Die Natur an sich, die nicht erfahrbar oder inhaltlich begreifbar ist, sowie die Natur als gesellschaftlich konstituierte Erscheinung. Somit wird der Natur-Kultur-Widerspruch dialektisch ausgehalten und ein Denken in Widersprüchen ermöglicht. Eine kritische Lesart der Psychoanalyse stellt sich auch gegen die Auflösung eines dialektischen Widerspruchs auf eine Seite, zum Beispiel mit dem Triebbegriff, und unterscheidet Wesens- und Erscheinungsebene, vor allem durch das Unbewusste. Somit können Begriffe vom Individuum und Subjekt gebildet werden, die auf verschiedene Ebenen verweisen und widersprüchliche Formen und Inhalte denken können. Deshalb eignet sich die Psychoanalyse für eine kritische Theorie des Subjekts. Ich werde im Folgenden in einige zentrale psychoanalytische Kategorien einführen, nämlich in die der infantilen Sexualität, des Triebes, des Prinzips der Anlehnung, des Unbewussten und des Konzepts der Nachträglichkeit. Anschließend gehe ich noch darauf ein, inwieweit die Psychoanalyse für eine feministische Kritik des wahnproduzierenden Patriarchats geeignet ist. Es geht mir hier nicht um eine vollständige Einführung in die Psychoanalyse, sondern eher um eine Denkanregung und eine Anregung zur weiteren Beschäftigung mit der Psychoanalyse. Nun gibt es nicht die Psychoanalyse, sondern in Anschluss an Sigmund Freud gab es verschiedene Revisionen und Weiterentwicklungen psychoanalytischer Theorie. Bis heute haben sich verschiedene Schulen herausgebildet. Die Schulen, die sich dabei allzu sehr von der orthodoxen Psychoanalyse entfernen, büßen dabei allerdings ihr kritisches Potenzial ein. Für eine kritische psychoanalytische Theorie ist das Festhalten an bestimmten orthodoxen Konzepten, zum Beispiel der infantilen Sexualität, des Triebes, der Anlehnung und der konflikthaften Entwicklung notwendig. Diese Konzepte werde ich im Folgenden ausführen. Ende des 19. Jahrhunderts widmete Freud sich Krankheiten wie der Hysterie. Die Hysterie und andere psychische Krankheiten wurden bis dahin entweder als körperliche Krankheiten verstanden, deren Ursprung aber noch nicht gefunden wurde, oder aber die Betroffenen wurden als Simultantinnen diffamiert. Freud entschlüsselte dieses Leiden als soziales Leiden, also Leiden an der äußeren gesellschaftlichen Realität. Ausgehend von diesen Krankheitsbildern stellte Freud auch die sogenannte normale Entwicklung des einzelnen Menschen von einem polymorph perversen Wesen hin zu einem heterosexuellen, vernünftigen, handlungsfähigen Subjekt in Frage. Also polymorph, pervers meint jetzt nichts Abwertendes, sondern dass die Sexualität sich noch nicht auf eine Person oder Handlung festgelegt hat. Er dechiffriert diesen Entwicklungsprozess als gewaltvollen, schmerz- und konflikthaften. Dabei ist die Entwicklung zur Frau um einiges schmerzhafter als die zum Mann. Mann und Frau werden dabei nicht als Grundkonstanten menschlichen Lebens, sondern als spezifisch gesellschaftliche Kategorien verstanden. Eine zentrale Kategorie bei dieser Entwicklung sieht Freud in der Sexualität. Damit ist allerdings nicht nur das vulgäre Verständnis von Sexualität, zum Beispiel der genitale Geschlechtsverkehr, eines oder mehrerer Erwachsenen gemeint. Vielmehr hat Freud den Sexualitätsbegriff auf zwei Ebenen ausgeweitet. Er geht einerseits von einer vorpubertären, infantilen Sexualität aus. Sexualität beginnt demnach nicht erst ab einem gewissen Alter, sondern ist ein konstitutives Moment der Subjektbildung von Geburt an. Damit einher geht andererseits die Ausweitung des Sexualitätsbegriffes von den Geschlechtsteilen weg auf jegliche körperliche Lustgewinnung. Freud geht nämlich von einer zweizeitigen Entwicklung aus und unterscheidet von der Erwachsenensexualität die kindliche, die noch nicht auf die Genitalien und eine bestimmte Person oder einen Gegenstand außer sich fixiert ist. Die Sexualität wird also erst spät in den Dienst der Fortpflanzung gestellt. Der Trieb, der den Menschen zu einer sexuellen Handlung treibt, ist dabei allerdings nicht angeboren. Trieb ist nach Freud, Zitat, die psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden innersomatischen Reizquelle. Trieb ist so einer der Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen. Zitat Ende. Freud geht von einem körperlichen Reiz aus, der im psychischen Streben nach Lustgewinn seinen Ausdruck findet. Der Trieb bildet also nicht nur die Abgrenzung, sondern zugleich auch die Verbindung von Körper und Seele. Der Trieb wird in seiner Erscheinung also dem Seelischen zugerechnet, kann aber nicht unabhängig vom Körperlichen existieren. Dieses Körperliche wird in Teilen anthropologisch, also als angeboren, gesetzt, und zwar hinsichtlich der Lebensnot, in der sich der Säugling befindet. Der Säugling braucht von seiner Außenwelt bestimmte Zuwendungen, wie zum Beispiel Nahrung, um nicht zu verhungern. Seine Triebstruktur entwickelt sich nun von dort an mit dem Prinzip der Anlehnung. Freud beschreibt dieses Prinzip folgendermaßen. Zitat Freud. Anfang war wohl die Befriedigung der erogenen Zonen mit der Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses vergesellschaftet. Die Sexualbetätigung lehnt sich zunächst an eine der zur Lebenserhaltung dienenden Funktionen an und macht sich erst später von ihr selbstständig. Wer ein Kind gesättigt von der Brust zurücksinken sieht, mit geröteten Wangen und seligen Lächeln im Schlaf verfallen, der wird sich sagen müssen, dass dieses Bild auch für den Ausdruck der sexuellen Befriedigung im späteren Leben maßgebend bleibt. Nun wird das Bedürfnis nach Wiederholung der sexuellen Befriedigung von dem Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme getrennt. Eine Trennung, die unvermeidlich ist, wenn die Zähne erscheinen und die Nahrung nicht mehr ausschließlich eingesogen, sondern gekaut wird. Zitat Ende. Anna Tuschling hat zwei Bedeutungen dieses Prinzips der Anlehnung für eine Frage der anthropologischen Grundlagen der Psychoanalyse betont. Erstens stellt Sexualität demnach kein angeborenes Moment dar. Der Säugling erinnert sich an die Befriedigung bei der Nahrungsaufnahme durch das Lutschen und wünscht sich eine Wiederholung dieser Befriedigung. Zu einem Triebwunsch kommt es also erst dann, wenn die Nahrungsaufnahme schon geschehen ist. Diesen Triebwunsch hat der Säugling also nicht von Geburt an. Die Nahrungsaufnahme ist zwar für den Säugling überlebensnotwendig, auf welche Art und Weise sie geschieht, ist allerdings gesellschaftlich abhängig und damit kontingent, also kein starrer, fester Prozess. Sexualität verselbstständigt sich erst im Laufe der Entwicklung des Säuglings und wird gesellschaftlich konstituiert. Zweitens konstatiert Tuschling, dass Sexualität durch seine Verselbstständigung von der Nahrungsaufnahme einen Gegensatz zum Selbsterhaltungstrieb darstelle. Sexualität stellt sich demnach nicht von Anfang an in den Dienst der Selbsterhaltung, sondern entwickelt eine gewisse Eigenständigkeit. Das wird zum Beispiel an Lutschen an Gegenständen deutlich, die keine Nahrung spenden und trotzdem Lustempfindungen auslösen. Trieb ist bei Freud also weder rein angeboren, noch als rein körperlich zu sehen. Dennoch bleiben weder die angeborenen Grundlagen noch die Körperlichkeit des Menschen und damit auch die Mangelhaftigkeit des Menschen außer Acht, sondern bilden schon immer Voraussetzungen für alles Gesellschaftliche. Die Triebansprüche folgen dem Lustprinzip, was heißt, dass sie auf sofortige Erfüllung dringen. Damit brechen sie sich allerdings an der Realität. Realistisch kann nicht jeder Triebanspruch sofort adäquat befriedigt werden. Also selbst sozusagen, wenn die Milch sofort gegeben wird, nachdem der Säugling geschrien hat, gab es trotzdem einen Moment, wo er schreien musste, um deutlich zu machen, okay, er will jetzt irgendwie Milch haben. Der Mensch befindet sich daher ständig in einer kontroversen Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Er muss seine Triebwünsche abwehren, also zurückweisen und teilweise sogar verdrängen. Dass es eine Außenwelt gibt, mit der sich die Menschen auseinandersetzen müssen, kann nicht verändert werden. Wie diese allerdings aussieht, welche Triebe, also auf welche Art und Weise und aus welchem Grund abgewehrt werden und welche Konflikte entstehen, ist gesellschaftlich veränderbar. Die Entwicklung des Individuums ist also keine biologisch festgesetzte, sondern eine gesellschaftlich abhängige. Der Mensch ist also von Anbeginn seines Lebens mit Gesellschaft konfrontiert. Zentral hierbei ist, im Regelfall, seine Familie, anhand derer er seine ganze frühe Entwicklung sozusagen abarbeitet. Die Familie wiederum bewegt sich nicht außerhalb gesellschaftlicher Strukturen, sondern ist selbst eine gesellschaftliche Institution. Gesellschaft schlägt sich also von Anfang an im Subjekt nieder. So ist auch zu erklären, wie Freud, Zitat Adorno, paradoxerweise in den innersten psychologischen Zellen auf Gesellschaftliches gestoßen ist. In dieser kontroversen Auseinandersetzung mit der Außenwelt entwickelt sich ein psychischer Apparat, den Freud in Es, Ich und Über-Ich aufteilt. Als Es bezeichnet er dabei denjenigen Teil der Seele, der dem Lustprinzip folgt. Das Es ist erfüllt von Trieben, die nach sofortiger Erfüllung ihre Ansprüche drängen. Im Konflikt mit der Außenwelt entwickelt sich das Ich, das versucht, Realität und Triebanspruch miteinander zu vermitteln. Es wägt dabei zwischen dem Triebanspruch und der Realität ab und versucht, Kompromisse zu finden. Triebansprüche müssen bei dieser Kompromissbildung abgewehrt werden. Das Über-Ich wiederum stellt die verinnerlichten gesellschaftlichen Normen und Werte dar. Es umfasst also das Gewissen, die Moral und so weiter. Dieser Prozess ist dabei nicht vollständig bewusst. Freud hat den Begriff des Unbewussten geprägt. Unbewusst ist das Es, Teile des Ichs und Teile des Über-Ichs. Das Unbewusste ist kein starres Gebilde, sondern höchst dynamisch. An das Unbewusste kann weder erinnert, noch kann darauf direkt zugegriffen werden. Es folgt einer primärprozesshaften Logik, das heißt, es kennt keine Widersprüche und ist auch nicht realistisch. Also wenn man sich zum Beispiel einen Traum anschaut, kann man so eine Ahnung vom Unbewussten bekommen. Also da geht ja alles drunter und drüber. Plötzlich, also es hat ja eigentlich sozusagen nichts mit der, es geht über die Realität, in der wir leben, auf alle Fälle darüber hinaus. Also es kann möglich sein, dass eine Person am gleichen Ort ist, an zwei verschiedenen Orten ist oder plötzlich fliegt und so weiter. Allerdings ist jede Betrachtung des Unbewussten schon immer durch die sekundärprozesshafte Logik des realistischen, vernünftigen Ichs, durch die es betrachtet wird, entstellt. Das Unbewusste kann also nur erscheinen. Zentral beim Unbewussten sind die Konflikte, die verdrängt worden sind. Verdrängung ist ein Abwehrmechanismus des Ichs, mit dem es Ereignisse verarbeitet, die ihm unerträglich sind. Die verdrängten Konflikte gern im Unbewussten und da sie noch nicht gelöst worden sind, drängen sie nach Wiederholung. Das Ich muss einen Kompromiss finden, in dem die unbewussten Konflikte in sozial akzeptabler Form an der Oberfläche erscheinen können. Es muss die unbewussten Triebansprüche, die in modifizierter Form immer wieder an die Oberfläche des Bewusstseins drängen, also auch immer wieder abwehren. Ein Beispiel dafür wäre ein Waschzwang. Die oder der Kranke ist gezwungen, sich ständig waschen zu müssen. Dieser Waschzwang ist aber nicht die eigentliche Krankheit, sondern nur Ausdruck eines inneren, unbewussten Konflikts, der vielleicht entstanden ist aus dem Wunsch nach Schmutz, und der muss sozusagen aufgrund von Hygieneansprüchen eben verdrängt werden oder generell abgewehrt werden. Der Waschzwang wird dabei als etwas Fremdes erlebt, das einen Zwang auf die eigene Person ausübt. Er kann dabei nicht kontrolliert werden. Ähnlich wie die objektiven gesellschaftlichen Strukturen, die von den einzelnen Individuen nicht bewusst hervorgebracht worden sind und ihnen nur das als sachliche, fremde und zwanghafte gegenüberstehen, werden auch die Ausdrücke der verdrängten Konflikte im Unbewussten empfunden. Der tatsächliche Antrieb des Handelns ist also nicht bewusst. Das Ziel der Psychoanalyse ist nun, statt lediglich die Symptome zu bekämpfen, also zum Beispiel das Waschen zu regulieren, die Ursachen, also die ungelösten Konflikte, zu lösen. Das Lösen der Konflikte kann durch Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten geschehen. Nun könnte man meinen, es gäbe ein aus früheren Konflikten entstandenes Verdrängtes, welches die Handlungen determinieren würde. Das ist aber nicht der Fall. Bei einer Kompromisshandlung beziehen sich vergangene Erlebnisse und aktuelle Situationen aufeinander. Christa Rode-Daxer unterscheidet im Rückgriff auf Sandler und Sandler Vergangenheits- und Gegenwartsunbewusstes, gemäß der zweizeitigen Entwicklung des Menschen. Vergangenheitsunbewusstes ist dabei das Unbewusste, welches sich ungefähr in den ersten 5 Lebensjahren bildet. Gegenwartsunbewusstes bezeichnet die aktuell verdrängten Konflikte. Vergangenheits- und Gegenwartsunbewusstes stehen dabei in einer nachträglichen Beziehung. Vergangene Konflikte, die noch nicht gelöst wurden, bleiben im Unbewussten erhalten und drängen nach Wiederholung. Das heißt nicht, dass genau die gleichen Handlungen oder Gedanken noch einmal aufkommen. Die Konflikte suchen sich in modifizierter und für die aktuelle Situation angemessener Form Ausdruck. Dafür müssen sie noch relevant sein und ihre Relevanz in der aktuellen Situation nachträglich modifizieren und erneuern. Das Konzept der Nachträglichkeit lässt sich, wie es auch Christine Kirchhoff in ihrer Dissertation getan hat, an dem Fallbeispiel Katharina aus Freuds Studien über Hysterie erläutern. Katharina leidet unter Angstanfällen. Es stellt sich heraus, dass diese seit dem Anblick des sexuellen Verkehrs ihres Onkels mit ihrer Cousine vorkommen. Von diesem Anblick wendete sie sich sofort ab, bekam schwere Atemnot und Erbrechen über mehrere Tage lang. Sie selbst verstand nicht, warum der Anblick sie so sehr schockiert hatte. Auf Nachfragen Freuds kommt heraus, dass der Onkel in früheren Jahren Katharina selbst gegenüber sexuell übergriffig geworden ist. Freud erklärt das Vorkommen der Atemnot und der Angst beim und nach dem Anblick von Onkel mit Cousine folgendermaßen. Als der Onkel Katharina sexuell belästigt hatte, war sie sich der Bedeutung dieses erwachsenen Sexuellen noch nicht vollständig bewusst. Erst nachträglich erlangten die Erinnerungen an die Übergriffe die traumatische Bedeutung, die sie für Katharina ab dem Augenblick des Verstehens, also als sie Onkel und Cousine beim Sex sah, gewann. Freud beschreibt diesen Effekt folgendermaßen. Zitat Freud: Sie, also Katharina, trug damals 2 Reihen von Erlebnissen mit sich, die sie erinnerte, aber nicht verstand, zu keinem Schluss verwertete. Beim Anblick des kohätierenden Paares stellte sie sofort die Verbindung des Eindrucks und diesen beiden Reihen von Reminiszenzen, also Erinnerungsspuren an das Vergangene Erlebte, her, begann zu verstehen und gleichzeitig abzuwehren. Dann folgte eine kurze Periode der Ausarbeitung und darauf stellten sich die Symptome der Konversion, also Konversion heißt die Übertragung von Affekten auf Organe, das Erbrechen als Ersatz für den moralischen und physischen Ekel ein. Das Rätsel war damit gelöst. Sie hatte sich nicht vor dem Anblick der beiden geekelt, sondern vor einer Erinnerung, die ihr jener Anblick geweckt hatte, und, alles erwogen, konnte dies nur die Erinnerung an den nächtlichen Überfall sein, als sie den Körper des Onkels spürte. Zitat Ende. Sandor Ferenczi hat in seinem Aufsatz Sprachverwirrungen zwischen den Erwachsenen und dem Kind den Unterschied zwischen kindlicher Zärtlichkeit und erwachsener Leidenschaft gemacht. Die erwachsene Leidenschaft, die sich erst in der weiteren Persönlichkeitsentwicklung ausbildet, wird von dem Kind nicht verstanden. Die Analyse einer nachträglichen Symptombildung, wie hier anhand des Fallbeispiels Katharina, darf allerdings nicht vergessen, dass Erlebnisse, insbesondere traumatische, auch sofortige Wirkung haben und sofortige Reaktionen hervorrufen. Im Falle des sexuellen Missbrauchs nennt Ferenczi die Verinnerlichung des Schuldgefühls des Erwachsenen durch das Kind, was unter anderem Schuldgefühle, Konfusion, Spaltung und Zweifel an eigenen Sinneswahrnehmungen für das Kind zur Folge haben kann. Das Konzept der Nachträglichkeit nach Kirchhoff geht nicht davon aus, dass es genau zwei Zeitpunkte gäbe, einen, in der das Erlebnis stattfand, und einen, in der die Erinnerung an das Erlebnis aktiviert wird. Vielmehr können sich die Bedeutungen, die den Erinnerungen an frühere Erlebnisse gegeben werden, immer wieder verschieben und verändern. Das Konzept der Nachträglichkeit geht also davon aus, dass ein Erlebnis die Grundlage dazu stellt, sich später an eine bestimmte Szene zu erinnern, so verschieden die Erinnerung auch an das tatsächliche Erlebnis sein kann. Dieses Erlebnis kommt nachträglich zu einer Bedeutung, indem sich an das Erlebnis erinnert wird und es mit einer Bedeutung versehen wird, die vorher noch nicht bewusst war. Vergangenes und Gegenwärtiges bestimmen sich hier gegenseitig. Genauso muss auch die Psychoanalyse vorgehen. Nachträglich kann anhand des bisher entwickelten Individuums darauf geschlossen werden, warum es so geworden ist, wie es ist. Vorausdeutungen oder Vorhersagen, wie das Individuum aufgrund einer spezifischen Situation einmal werden wird, sind daher unmöglich. Kirchhoff betont auch, dass sich daher mit der Psychoanalyse anthropologische Theorien kritisieren lassen, die von etwas Gegebenem auf etwas Notwendigwerdendes schließen. Die Konzepte von Vergangenheits- und Gegenwartsunbewussten und aus der Nachträglichkeit betonen, dass es nicht nur darum geht, frühere Konflikte aufzuarbeiten, sondern auch immer darum, die aktuelle Situation zu verändern. Christa Rode-Daxer nennt dazu das Beispiel einer Frau, die von den mit ihr zusammenarbeitenden Männern benachteiligt und oftmals überrumpelt wird und entsprechend neidisch auf diese reagiert. Der Interpretationsversuch auf der Ebene des Vergangenheitsunbewussten ist nun der, dass dieser Neid dadurch entsprungen ist, dass ihr Bruder früher auch immer von den Eltern bevorzugt worden ist und mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen hat. Diese Interpretation alleine ist allerdings nicht ausreichend, würde sie der aktuellen Situation der Frau nicht gerecht, in der sie ja tatsächlich benachteiligt wird. Mit einbezogen werden muss also immer das Gegenwartsunbewusste. Die Frau wird aktuell benachteiligt, es handelt sich um einen aktuellen Konflikt, der den Neid auslöst. Mit Christine Kirchhoff könnte man jetzt sagen, nachträglich wird der Konflikt um den Neid auf den Bruder aktiviert und in der Erinnerung daran modifiziert, weil er in der Gegenwart relevant ist. Es muss also einerseits dezidiert feministisch die soziale Situation geändert werden und andererseits die Bedeutung des damaligen Konflikts für die Frau aufgearbeitet werden. In feministischen Diskursen ist die Psychoanalyse und vor allem die orthodoxe, Freudsche, stark umstritten. Freud wird vorgeworfen, dezidiert antifeministisch und biologistisch zu argumentieren. Anatomie ist Schicksal hinsichtlich des Geschlechtsverhältnisses ist dabei einer der am meisten zitierten Sätze Freuds. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Freud von Anfang an die Menschen in männlich und weiblich aufteilt, abhängig vom Besitz bzw. Nichtbesitz eines Penis. Er geht davon aus, dass beim Anblick des Penis das Mädchen sofort den negativen Schluss zieht, dass es selbst keinen hat, obwohl es doch um das weibliche Genital weiß und diese Differenz erst einmal neutral oder gar positiv auffassen könnte. Freud behauptet also, das Mädchen komme automatisch auf den Schluss, dass ihr etwas fehle und dass sie biologisch benachteiligt worden sei. Durch die Stimulierung der Klitoris kann, so Freud weiter, das Mädchen nicht so viel Lust gewinnen wie der Junge durch die Betätigung an seinem Penis. Das Mädchen beneidet den Jungen daher um sein hochgeschätztes Glied, entwickelt also einen Penisneid. Freud selbst gibt zu, dass das Weibliche selbst nach jahrelanger Forschungen für ihn ein Rätsel darstelle, was ihn nicht davon abgehalten hat, diverse Behauptungen darüber aufzustellen. Er geht also daher auch erst einmal vom Jungen aus. Der Geschlechtsunterschied zwischen Mädchen und Jungen wird also erstens rein am Penis festgelegt, zweitens biologisch fundiert und drittens wird eine angeborene körperliche Hierarchie. Der Penis ist lustspendender als die Klitoris, behauptet. Kein Wunder also, dass Freud bei diesen frauenfeindlichen und falschen Argumenten den Feministinnen nicht sonderlich sympathisch war und ist. Der Vorwurf, die Freudsche Theorie bringe patriarchale Strukturen hervor, beziehungsweise befördere sie, ist also richtig und notwendig. Nun stellt sich aber die Frage, warum Freud solche Auffassungen vom Geschlechtsunterschied hatte. Denn ganz vom Himmel gefallen sind sie nicht. Wenn man sich nun die Realität des wahnproduzierenden Patriarchats und die Lebensrealität der darin lebenden geschlechtlichen Menschen ansieht, hat Freud doch recht. Die Kategorien Mann und Frau werden tatsächlich am Besitz eines Penises festgemacht. Also zum Beispiel sieht man das, wenn ein Kind geboren wird, bei dem nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob das jetzt ein Penis ist oder ein weibliches Geschlechtsorgan, dann wird es davon abhängig gemacht, ob sozusagen da ein groß genuger Penis da ist oder nicht. Also wenn intersexuelle Menschen geboren werden, die zum Beispiel auch Eier haben und eine Scheide, dann sozusagen wird es in die weibliche Kategorie gestreckt und oftmals auch umoperiert, weil der Penis nicht da ist. Klitoris und Vagina werden eher als Nicht-Penis, denn als eigenes Geschlecht angesehen. Kein Wunder also, dass dem Mädchen etwas fehlt. Weibliche Masturbation ist tatsächlich sozial tabuisierter als die Selbstbefriedigung des Jungen. Außerdem, um von den Geschlechtszeilen etwas wegzukommen, ist es bittere Realität, dass jungen Mädchen gegenüber bevorzugt werden, also mehr Aufmerksamkeit bekommen, sich viel mehr Sachen erlauben dürfen, lauter sein dürfen und so weiter. Frauen sind Männern gegenüber tatsächlich benachteiligt, und zwar auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Kein Wunder also, dass das Mädchen den Jungen oder später die Frau den Mann beneidet. Der Neid bezieht sich allerdings nicht rein auf den anatomischen Penis, sondern vielmehr auf den Phallus als soziales Machtsymbol. Wenn sich ein Mädchen also einen Penis wünscht, so wünscht sie sich einen Ausweg aus ihrer Ohnmachtsposition, beziehungsweise sie wünscht sich die Machtposition, die dem Jungen zukommt. Dass diese Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen am Penis festgemacht wird, ist dabei nicht verwunderlich, wird der Penis gesellschaftlich doch als der Unterschied zwischen den Geschlechtern gesehen. Man kann also sagen, dass Freud mit seinem biologischen Geschlechtsunterschied tatsächlich daneben lag. Kritisch gewendet allerdings, nämlich als gesellschaftliche Geschlechtsungleichheit verstanden, kann die orthodoxe Psychoanalyse als fruchtbare Theorie geschlechtlicher Entwicklung gesehen werden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, für eine kritische Theorie der Gesellschaft ist die Psychoanalyse notwendig, um das Individuum in den Blick zu nehmen. Wichtig ist dabei eine kritische, feministische Lesart der Freudschen Theorie. Dass die Psychoanalyse als deterministisch, individualistisch und antifeministisch wahrgenommen wird, liegt einerseits an bestimmten falschen Lesarten und Revisionen bzw. an einer bisher ungenügenden emanzipatorischen Kritik der Freudschen Theorie. Andererseits, und darauf will ich den Schwerpunkt setzen, liegt es an den realen Verhältnissen, deren Ausdruck die Psychoanalyse ist. Anstatt also die Psychoanalyse als Ausdruck der falschen gesellschaftlichen Verhältnisse aus der Welt schaffen zu wollen, sollten besser alle gesellschaftlichen Verhältnisse umgestürzt werden, in der der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes und so weiter Wesen ist. Dazu brauchen wir eine kritische Psychoanalyse als Bestandteil einer Gesellschaftskritik, die ihren Gegenstand und damit auch sich selbst abschaffen will. Danke. Du hattest dich gemeldet. Eine Frage, die ich immer hatte, war, der Freud teilt ja das Bewusstsein in ich, es und ich. Es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass, sag ich mal, selbst diese Teilung irgendwie gesellschaftlich konstituiert ist. Also dass die jetzt, sag ich mal, nichts Ahistorisches ist, was für die Menschen jetzt in sämtlichen Gesellschaften gilt. Lässt sich das irgendwie erklären oder plausibilisieren? Dass er das so macht? Nee, dass es quasi spezifisch halt für die moderne kapitalistische patriarchale Gesellschaft ist. Also diese drei Teile. Ja, bestimmt, aber das da müsste ich auch nochmal drüber nachdenken, glaube ich, dass gerade die Dreiteilung sozusagen spezifisch ist oder warum das in drei Teile geteilt wird. Aber man muss schon auch dazu sagen, dass der Freud die Psyche relativ, also der hat in seinen Arbeiten, hat er sich immer weiterentwickelt oder hat Sachen verworfen und es gibt sehr viele Modelle vom Psychischen. Also auch das Unbewusste oder es gibt auch dieses Bewusstsein, Vorbewusstsein, Unbewusstsein, also so, ja, er hat relativ viele Modelle davon und entwickelt die auch immer weiter. Das heißt, es gibt nicht so das eine Modell, aber das ist schon das prominente Modell, mit dem er dann am Ende auch arbeitet. Da müsste man mal schauen, warum sozusagen gerade oder auf welche gesellschaftlichen Verhältnisse das dann sozusagen auch passt oder warum gerade das Subjekt oder das Individuum in solche, ja, in diese Dreiteilung passen würde. Ja, nee, ist eine sehr gute Frage. Freud hat ja auch angefangen mit der Unterscheidung bewusst-unbewusst. Was ist erst später auf diese Dreiteilung gekommen? Deswegen finde ich die Frage jetzt auch wirklich schwierig zu beantworten, ob diese Dreiteilung jetzt vielleicht eine direkte Auswirkung von objektiven gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Also das wäre aber, ich sag mal so, fast ein Thema für eine Dissertation oder so. Das werden wir heute Abend wahrscheinlich nicht lösen. Ich habe noch eine andere Frage zu deiner. Zu deinen Hinweisen auf Christine Kirchhoffs Lücke. Habe ich das richtig verstanden, dass diese Lücke darin besteht, dass die objektiven Verhältnisse im Bereich oder in angesichts der Subjektivität der Individuen auftaucht und dort drin, ja, wie wird die gefüllt? Wird die subversiv gefüllt oder wird die anders gefüllt oder wie verhält sich das? Also es geht darum, vor allem erstens den Unterschied zu machen von Subjektform und Individuum. Also Subjektform sozusagen als Kategorie, in die sich das Individuum eben fügen soll, also als autonomes, verstandesfähige und so weiter. Und das Individuum sozusagen als den einzelnen Menschen zu begreifen. Aber das Individuum geht in dieser Subjektform nicht völlig auf, also in jeglicher Hinsicht nicht irgendwie hinsichtlich Geschlecht, nicht hinsichtlich Rasse und so weiter. Und deswegen hat das Individuum einen gewissen Handlungsspielraum. Und wie das dann ausfüllt, bleibt offen. Also diese Lücke ist jetzt bei Christine Kirchhoff, sagt nicht, naja, weil es diese Lücke gibt, sind wir alle irgendwie revolutionäre Subjekte. Aber es gibt die Möglichkeit dazu, ja, Kritik zu üben. Also es gibt auch die Möglichkeit dazu, irgendwie Antisemitin, Rassistin, Sexistin zu werden. Also so ist einfach ein Möglichkeitsspielraum, der ausgefüllt werden kann. Du hast einerseits gesagt, dass die Subjekte ihren Wünschen, Bedürfnissen und Reflexionsformen nicht determiniert sind. Und jetzt hast du quasi, glaube ich, ist zumindest verstanden, gesagt, dass selbst der Antisemitismus oder quasi die Entscheidung zum Antisemit zu werden quasi eine freie Entscheidung wäre, aber ist der Antisemitismus nicht sozusagen eine Negativreflexion der objektiven Verhältnisse selber, die sich in uns reflektieren in falscher Art und Weise? Also ich finde, das würde da die Trennung, die er aufmacht zwischen Subjekt und Objekt, eigentlich kann ich nicht verstehen, weil du hast ja selber welchen Satz vorher gesagt, dass diese Trennung, also wo das Subjekt anfängt und wo es aufhört, eigentlich überhaupt nicht benennbar ist. Und das auch nicht auf Atome beruft, aber das, was wir jetzt am Schluss gesagt haben, das erscheint mir so als eine komplett gegenseitige Behauptung. Also ich würde nie sagen, dass irgendwie irgendwelche Ideologien Entscheidungen sind, die Menschen treffen. Also ich glaube, niemand entscheidet sich irgendwann, okay, ich werde jetzt Antisemit. Aber man kann sich dafür entscheiden oder man kann sich ja dafür entscheiden, sozusagen sich selbst zu reflektieren und Kritik zu üben und es eben nicht zu werden. Also obwohl es sozusagen teilweise nahe liegt, muss es nicht sein. Also es ist determiniert. Und wir haben ja auch alle unterschiedliche Sozialisationen genossen. Also die Familien sind unterschiedlich, es gibt unterschiedliche soziale Verhältnisse, aus denen wir entstehen, unterschiedliche soziale Voraussetzungen. Also das heißt, es ist sozusagen nicht, man hat eine gewisse Freiheit, aber die ist auch begrenzt. Und dann zu der anderen Frage, Da ging es mir hauptsächlich um das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Und dass sozusagen diese, dass du nicht genau sagen kannst, wo die Gesellschaft im Individuum anfängt und wo sozusagen das Individuum Individuum ist, also nicht gesellschaftlich. Und andersrum, dass sozusagen Individualität ja schon eine gesellschaftliche Kategorie ist. Also dass die einerseits einen sehr starken Zusammenhang haben oder immer miteinander gedacht werden müssen, aber andererseits auch, dass sie sozusagen durch die Gesellschaft, in der wir leben, getrennt von dieser Gesellschaft sind. Also diese objektiven gesellschaftlichen Strukturen, die sich dem Individuum gegenüber verselbstständigt haben. Also etwas außer ihnen ist, auf das sie erstmal keinen Einfluss nehmen können. Ich weiß nicht, ob ich damit eine Frage beantwortet habe. Okay, vielleicht kannst du es noch mal formulieren. Ich bin gerade nicht auf dich richtig verstanden. Sozusagen sagst du jetzt schon wieder, dass halt diese Grenze, wo das Individuum oder das Subjekt, das Bewusstsein oder die Welt, wo das aufhört und anfängt, das kannst du nicht benennen. Aber gleichzeitig machst du was fest, dass es eben Freiheit gibt. Und das ist ja auch schon eine klare Benennung, dass die Freiheit sozusagen im Gegensatz dazu, dass du halt sozusagen nur Exemplar und Taktum bist, plus vollkommen automatisiertes Subjekt, das ist ja vollkommen der Gegenbegriff dazu. Und den setzt du ja gleichzeitig, wo du gesagt hast, dass man nicht machen kann. So. Naja, Freiheit ist ja auch eine gesellschaftliche Kategorie. Also Kritik kann ich auch nur in meinem gesellschaftlichen Rahmen machen. Also ich zum Beispiel durch die Sprache oder durch bestimmte Sachen, nämlich also meine Denkform und meine Bewusstseinsform sind ja gesellschaftlich auch konstituiert. Und da ist Freiheit sozusagen nichts, was ungesellschaftlich ist, generell. Also im Gegenteil, das ist schon etwas sehr Gesellschaftliches. Aber du hast die Freiheit, an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen Kritik zu üben. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Du hast ja auch die Wertabspaltungskritik von Peter Scholz hingewiesen. Und auf der einen anderen Seite, wenn ich das jetzt, das Verhältnis zwischen der Kirchhoffschen Lücke, ist meine Frage, wie spiegelt sich denn diese objektive gesellschaftliche Realität der Wertabgespaltenheit in diesem psychischen Apparat oder besser gesagt in der Lücke von den Individuen wieder? Das ist ja wahrscheinlich auch eine derjenigen Grundirrtümer der Linken seit vielen Jahren oder schon von Anfang an, dass genau das nicht verstanden worden ist. Hast du da schon irgendwelche Hinweise oder Gedanken oder meinetwegen auch Literaturstellen, die auf dieses Thema, auf diese Problematik, ich nenne das mal für mich so Transmission der gesellschaftlichen Verhältnisse ins Individuum unter Berücksichtigung dieser Wertabspaltungskritik, hast du da schon mal was gefunden oder hast du da Hinweise darauf? Also diese Wertabspaltung geht ja davon aus, von der Wertkritik und sagt sozusagen, okay, die hat aber schon immer die stille Voraussetzung der Wertabspaltung, also dass eben der Wert immer wieder auch reproduziert werden muss. Oder die Arbeitskraft, die dann den Wert schafft. Und ich denke, in der Psyche könnte man das auch parallel setzen mit der Konstitution von Männlichkeit, die sich gerade dadurch konstituiert, dass sie das Weibliche abspaltet. Also dass sozusagen das Weibliche inferior gesetzt wird, dadurch sozusagen kann Männlichkeit überhaupt erst entstehen. Das heißt, du hast hier so eine relationale Kategorie von Männlichkeit und Weiblichkeit. Und ich denke, eine Textstelle könnte sein von Nancy Kodorov, das ist auch eine feministische Psychoanalytikerin. Ich glaube, der Text heißt Gender Relations und in Psychoanalytic Perspective. Also ich glaube, wenn man das irgendwie bei Google eingibt, wirst du das bestimmt finden. Genau, das halte ich für einen ganz guten Text zu dem Thema, also auch zu dieser relationalen, zu diesem relationalen Verhältnis, dass sozusagen Männlichkeit und Weiblichkeit nicht unabhängig voneinander gedacht werden können und dass es keine positive Essenz gibt von Männlichkeit oder von Weiblichkeit. Dann zur Lücke. Meinst du sozusagen in der Lücke, also das habe ich glaube ich nicht ganz verstanden, vielleicht kannst du das mit der Lücke nochmal... Das Problem ist ich auch nicht. Und war die Frage nicht, ob du jetzt hier eine Antwort hast, sondern irgendwelche Hinweise schon. Aber wie war denn die Frage mit, also so... Also wenn ich mir vorstelle, diese Wertabgespaltenheit als objektive Gegebenheit wird konfrontiert mit dem psychischen Apparat der Individuen. Der psychische Apparat, der baut sich ja laut Freud im frühkindlichen Stadium auf. Und diese Vermittlung sorgt dafür, dass laut Kirchhoff eine Lücke entsteht. Und da ist die Entstehungsgeschichte dieser Lücke aufgrund der objektiven Verhältnisse eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Da wollte ich eben Hinweise haben, ob du welche hast oder nicht. Die Frage trifft sich im Endeffekt auch mit dem, was der Georg gefragt hat, nämlich ob es eine direkte Vermittlung gibt der objektiven Verhältnisse auf diese Dreiteilung. Meine Frage ist dann nur eine Variante davon, ob das, wie diese Vermittlung stattfindet, in Richtung auf diese Lücke, die Christine Kirchhoff da postuliert. Also Überschrift würde eigentlich heißen Vermittlungsschritte der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse in die Psychoanalyse. Meinst du jetzt zum Beispiel, also so, ich meinst du eine Vermittlung zwischen den, also so diesen, den drei Ebenen von objektiven gesellschaftlichen Verhältnissen, also so diese ökonomische Ebene zum Beispiel, diese kulturelle Ebene und die psychische Ebene, also deren Vermittlung? Ja, oder? Die gesellschaftliche Totalität, wie sich das dann wiederfindet, sozusagen in der Psyche oder im psychischen Apparat des Individuums. Und mit speziellem Hinblick auf die Lücke, die da von Christine Kirchhoff gefordert wird. Das kann man sich zwar so schön formulieren, aber so richtig greifen oder verstehen oder begreifen ist nicht so einfach. Das war der Hintergrund. Also ich denke, dass es vielleicht oder so eine Annäherung könnte vielleicht sein, sich den Prozess anzuschauen, wie sozusagen das Individuum so zugerichtet wird, dass es sozusagen ein arbeitsfähiges Subjekt werden kann. Und da passieren ja schon viele Abspaltungsvorgänge auch, also genau, was ich vorhin gemeint hatte. Und das wäre ja genau das sozusagen, wo ich diesen Vortrag dazu gehalten habe auch. Was dann für mich gut begreiflich oder schwer begreiflich ist, sind die Mechanismen, die dahinter stecken und die dann auch zu dieser Lückenbildung führen. Wie gesagt, man kann es schön formulieren, dass da eine Lücke ist, aber die Mechanismen, die dazu führen, dass da eben eine nicht Geschlossenheit, sondern eben eine Lücke da ist, das kann man noch nicht so richtig begreifen. Na, ich denke, dass da auch eine gewisse Kontingenz in jeglichem Ereignis irgendwie steckt. Und also dass es ja verschiedene Reaktionsformen irgendwie auf verschiedene Erlebnisse sozusagen geben kann und das dann auch ganz stark mit dieser nachträglichen Beziehung zusammenhängt. Also dem, was erinnert werden kann, dem, was mal erlebt wurde und was jetzt erlebt wurde, und wie sich das sozusagen aufeinander bezieht. Oder willst du dazu was sagen? Also so eine Nachfrage oder Ergänzung oder Anmerkung. Du hattest am Anfang gesagt, man müsse sozusagen eine Verbindung herstellen zwischen Subjektkritik und Kritik am Nichtsubjekt, also einer Frau. Wo dann erstmal die Nachfrage wäre sozusagen, also die Frau ist ja mittlerweile Subjekt, oder beziehungsweise, wenn man das gesamtgesellschaftlich anguckt, ist vielleicht auch niemand mehr so richtig Subjekt. Und dann in Verbindung mit Christine Kirchhoff, was ich jetzt im Hinterkopf, einfach so ein Zitat von ihr vom Wochenende von dieser kritischen Theorie-Konferenz, wo sie meinte, vom Kapital sind eben alle gleich, da gibt es keine Geschlechter mehr. Also wie bringt man denn das eigentlich in Verbindung mit Wertabspaltungskritik? Inwieweit spielt denn da überhaupt Geschlecht jetzt so eine zentrale Rolle. Ja, ich denke da, also würde ich der Christine Kirchhoff in dem Moment auch widersprechen. Also, genau. Wie war es jetzt, was waren jetzt nochmal die drei Schritte, dass genau Frauen jetzt auch Subjekt sind? Es geht dabei natürlich nicht um irgendwie, dass jetzt jede Frau, also es geht hierbei auch um die Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit und nicht, und die sozusagen betreffen nicht, also es geht nicht dabei sozusagen, das jetzt hundertprozentig empirisch nachzuweisen, das ist auch gar nicht möglich. Und ich denke, dass mit dieser Subjektivierung der Arbeit, mit der, also was sozusagen in diesem Prozess, was ja auch die Frauenbewegung mit angetrieben hat, jetzt weibliche Eigenschaften vermehrt einfach im vorher sozusagen auch rein männlichen Arbeitsbetrieb verlangt werden. Also dass Manager jetzt eben auch kreativ sein sollen oder generell irgendwie emotional. Und auch dieses Moment von die ganze Person sozusagen als Arbeitende zu benutzen oder also zu fordern. Also nicht sozusagen nur die Arbeitskraft in dem Sinne, sondern sozusagen wirklich die ganze Person mit den Eigenschaften und so weiter. Also dass das eher sozusagen ein weibliches Moment ist und sich da natürlich auch auf der empirischen Ebene niederschlägt. Wobei da auch zu beachten ist, dass dann halt die Frauen irgendwie auch ganz genau auch deswegen irgendwie in bestimmte männliche Positionen gelangen oder eben als Krisenverwalterinnen, also unsere Bundeskanzlerin zum Beispiel. Ja, und es sozusagen dann trotzdem noch eine Hierarchie gibt, also dass Frauen auch generell unterbezahlt sind und so weiter. Ja, dann dass wir mit dem Subjektzerfall, also das wurde ja auch an dieser Tagung diskutiert. Und ich denke, also von dem autonomen Subjekt von der Aufklärung können wir spätestens seit dem Ersten Weltkrieg irgendwie nicht mehr reden. Sozusagen das, und wenn sozusagen dieses Subjekt in der Krise ist und in Gefahr steht, sozusagen tatsächlich irgendwie zu, also wenn es irgendwie angegriffen wird, kommen so bestimmte Verteidigungssachen nochmal mehr hervor. Also dass sich sozusagen die Subjekte dann nochmal mehr setzen müssen und das irgendwie verstärkt machen, was sich dann sozusagen auch in bestimmten Verstärkungen von Ideologien beziehungsweise halt ideologischen Handlungen irgendwie auswirkt. Und das Dritte, genau, dass ich da mit der Christine Kirchhoff nicht einhergehen würde. Ja. Also ich bin völlig, ich habe mich intensiver mit diesem Thema beschäftigt, aber ich verstehe nicht ganz, wenn du sagst, die Subjekte wurden aufgelöst. Was meint das, was bedeutet das genau? Würdest du behaupten, dass du kein Subjekt bist, dass wir keine Subjekte sind, oder weil du redest ja von einer Gesellschaft, oder? Mhm. Also was ist jetzt genau die Gesellschaft? Behauptest du damit, dass jedes Individuum in der Gesellschaft diese Meinung teilt? Oder dass es so einen gewissen Grundkonsens gibt? Also sagst du, es gibt Subjekte? Würdest du, ist das jetzt deine Meinung? Ich will nur versuchen, dass das theoretisch einzubauen. Ich denke, es ist sehr wichtig, verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Also wenn du dir anschaust, also so jetzt auf dieser subjektgeschichtlichen Ebene, ja, mit der französischen Aufklärung und die Subjekte merken, also ne, man merkt plötzlich, es gibt dieses Subjekt, was irgendwie nicht abhängig ist von Gott, sondern sozusagen selbst die Geschichte machen kann. Und dann schaut man sich prominent irgendwie Kants Subjekt an, ja, autonom und verstandesfähig und so weiter. Und dann geht man weiter in die Geschichte und plötzlich machen die Individuen die Erfahrungen von Ersten Weltkrieg und merken, okay, dass also so diese Subjektivität, an der können wir irgendwie, also da gibt es irgendwie einen Bruch, und spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg sollte man diesen Bruch auf alle Fälle, also auch mit dem Nationalsozialismus. Was nicht heißt, dass sozusagen nicht mehr an dem Wunsch zu so einer Subjektwerdung irgendwie festgehalten werden kann. Und dass gerade sozusagen in dem, wo das angegriffen wird oder wo die Subjekte sich oder die Individuen diesen Subjektstatus immer weniger erreichen können, also in dem auch die Gesellschaft immer mehr irgendwie aus den Händen gleitet, also wenn du dir jetzt allein aktuelle politische Diskussionen um die Krise irgendwie anschaust, also sie sind ja völlig überfordert und wissen überhaupt nicht, was sie tun können. Es gibt Rettungspakete und dann funktioniert es nicht und also so zum Beispiel, ja, das wäre jetzt ein Beispiel. Und dann auf der anderen Seite sind irgendwie die lebendigen Individuen, was man einfach von der Ebene unterscheiden muss. Verstehst du es jetzt besser oder ist das irgendwie... Mir ist prinzipiell, wir haben ja alle unsere eigene Sicht auf die Gesellschaft. Mhm. Es gibt ja nicht die Gesellschaft, die sagt, das ist ein Subjekt und das ist kein Subjekt, sondern das sind doch alles Projektionen. Das ist so meine Anschauung, dass wir der Gesellschaft gewisse Eigenschaften zuschreiben, aber die Gesellschaft an sich ist auch ein Konstrukt. Oder? Und dass die sich jeder einzelne konstruiert. Und wenn du sagst, es gibt kein Subjekt mehr, würde das für mich bedeuten, dass du sagst, dass jeder Einzelne oder dass keiner mehr Subjekt ist. Also, dass du von der Gesellschaft redest, nicht von deiner Gesellschaft oder von meiner, sondern von einer Gesellschaft, die absolute Kriterien kennt. Also, dass du, würdest du sagen, es gibt keine Subjekte? Oder würdest du sagen, dass jeder Mensch das so sieht? Oder also, ich würde nicht sagen, dass jeder Mensch das so sieht. Also, nee. Das wäre ja irgendwie, also, wäre absurd. Und auch vermessen. Ich würde schon von einer objektiven gesellschaftlichen Totalität festhalten, die erstmal sozusagen unabhängig ist von den einzelnen Individuen, also von der gesellschaftlichen Struktur. Unabhängig vom Betrachter. Also das ist was Absolutes. Also du sagst doch quasi, es gibt eine Gesellschaft, die unabhängig vom Betrachter existiert. Ja. Die nicht subjektiv. Ja. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Also eine gesellschaftliche Struktur. Also und die, also so diese ökonomisch-gesellschaftliche Struktur, das hat Marx in den drei Bänden vom Kapital ausgeführt, was das auch ist. Und da ist sozusagen da, also was ich versucht habe mit diesem Beispiel, wenn du zum Bäcker gehst und du kein Geld hast, dann kriegst du auch keine Brötchen. Oder also außer du machst was, wofür du später vielleicht bestraft werden könntest. Also du musst irgendwie zahlen zum Beispiel. Das ist eine objektive gesellschaftliche Realität. Ganz unabhängig, wer zum Bäcker geht. Okay, das ist jetzt ein sehr fundamentales Beispiel, aber da gibt es ja noch komplexere Werte, Normen, die man nicht so einfach immer in seinem Alltag widerspiegeln kann, wie dass ich jetzt beim Bäcker jetzt was einkaufe und dann wegrenne, dass das nicht anerkannt ist. Aber da gibt es ja noch viel differenziertere Versionen der Gesellschaft, die dann für verschiedene Individuen durchaus sehr unterschiedlich sind, auch je nachdem, wo man aufwächst, wie man... Also, aber ich glaube, wir müssen das jetzt nicht ausführen. Ich wollte nochmal nachfragen. Also, wir können es auch, oder? Ich werde es hier niemandem langweilen, der sich sofort aussetzt. Also, wenn du beim Bäcker nicht zahlst, ist es nicht nur gesellschaftlich inakzeptiert, sondern es können tatsächlich rechtliche Konsequenzen kommen. Und wenn sowas öfter kommt, am Ende wird dir deine Freiheit entzogen und so weiter. Also, es hat nicht nur einen normativen Effekt. Und ich gehe nicht davon aus, dass es sozusagen... dass es überall auf der Welt gleich ist. Das stimmt nicht. Aber dass sich schon eine kapitalistische Totalität entwickelt hat, die sozusagen um den Erdball irgendwie Einfluss hat oder die da sozusagen, also da gibt es eigentlich wenig Unberührtes davon. Also dass wir Waren tauschen zum Beispiel. Also so eine Gesellschaft. Ja. Und es ist auch nicht so, dass irgendwie dann alle Menschen irgendwie auf einer Ebene stehen, ganz im Gegenteil, sondern es gibt Menschen, die eben privilegiert und andere Menschen, die benachteiligt sind. Und auch sozusagen, dass auch Länder sozusagen, auch auf der Ebene und auch Kontinente, also wenn man sich zum Beispiel mal allein die Geschichte irgendwie der Entstehung der westlichen Welt in Europa ansieht, war das eine brutale Geschichte, die irgendwie auf dem Rücken von anderen Kontinenten und anderen Ländern irgendwie, also Spanien zum Beispiel hat die heutige USA, Amerika irgendwie entdeckt, in Anführungszeichen. Ja? Also haben die sozusagen, sind da hingekommen als, und haben die sozusagen ausgeraubt, geplündert und kolonialisiert. Ja? Also von Entdeckung kann auch keine Rede sein, weil es ja auch da schon Menschen gab. Aber und dadurch sozusagen konnte erst sowas in Gang gesetzt werden, durch diese ganzen Silber- und Goldvorkommen zum Beispiel. Dass sich was, durch die Versklavung von diesen Menschen, dass sich sowas überhaupt erst entwickelt. Also ich gehe nicht von der unhierarchischen Gesellschaftsstruktur aus. Aber es hängt schon miteinander zusammen, auf alle Fälle, ja. Also kann es nicht irgendwie die einzelnen Länder, einzelne Kontinente oder einzelne Menschen oder einzelne rauspicken sozusagen und die ohne Zusammenhang des Gesamtzusammenhangs anschauen. Hm.